Hallo mein Schatz, ich liebe dich, du bist die Einzige für mich. Die anderen find ich alle doof, deswegen mach ich dir den Hof. Du bist so anders, ganz speziell, ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus und leg dich hin, weil ich so verliebt in dich bin. Gleich wird es dunkel, bald ist es Nacht. Da ist ein Wort der Warnung angebracht. Männer sind Schweine, traue ihnen nicht, mein Kind. Und falls du doch den Fehler machst und dir einen Ehemann anlässt,